haben Grund zum Feiern. Heute ist das Leben schön. Wir halten die gute Laune, denn eines weiß jedes Kind, dass alle in dieser Stunde heute jünger als morgen sind. Unser Leben ist doch viel zu kurz.